SWR 2 Hörspiel. Also, meine Herren, unser Hauptthema für morgen, sofern nicht hier dagegen etwas passiert, ist die Unterhausdebatte über Afrika. Einverstanden, Mr. Kane? Wenn Sie meinen. Ja oder nein, Mr. Kane? Ja, Sir. Cartwright schickt uns einen Bericht von der Londoner Redaktion über Fernschreiber. Danke. Und der Leitartikel, Mr. Bishop, wird sich mit dem Protest der Steuerzahler gegen das Straßenbeleuchtungsprojekt des Stadtrates befassen. Sie kennen vermutlich die Ansicht von Sir George zu diesem Thema. Und ob. Er hat mir wieder einen seiner kleinen Zettel zukommen lassen, die Konservativen unterstützen, wie üblich. Wie oft hat er mir das nun schon nahegelegt? Aber wir sind nun einmal ein konservatives Blatt, Mr. Bishop. Und in einer wohlhabenden und zufriedenen Gegend. Sir George weiß sicher aus langer Erfahrung, was seine Leser wollen und was gut für sie ist. Ja, natürlich. Deshalb hat unser Blatt auch die 10 größte Auflage unter den Provinzblättern von ganz Großbritannien. Ich wollte ja auch gar nicht dagegen. Ihre Bemerkung klang reichlich zynisch, Mr. Bishop. Und Zynismus ist in diesem Zusammenhang durchaus fehl am Platz. Sir George bezahlt sie, damit sie objektiv schreiben. Und im Übrigen tun, was man ihnen sagt. Mr. Fern. Hier am Ort ist nicht viel los, Robbie. Eine unerquickliche Auseinandersetzung im Gemeinderat über die Abwässerfrage und der Mordprozess gegen diesen Lane. Ich habe einen freien Mitarbeiter gebeten, die Sache zu übernehmen. Ist das nicht ein etwas anrüchiger Fall, Mr. Fern? Diese Frau hat einen ziemlich zweifelhaften Ruf, nicht wahr? Nur eine kurze Notiz, würde ich sagen. Der Fall erregt aber viel Interesse. Das tut so etwas immer. Als Nachrichtenredakteur sollten Sie aber doch Sir George's Ansicht über derartigen Schmutz kennen. Ja, das sollte ich allerdings nach 20 Jahren, Robbie. Auf dem Terminkalender sehe ich die Jahresversammlung des Jagdvereins von North Cambridgeshire. Mr. Farren, wer übernimmt das, wenn ich fragen darf? Das mache ich. Tatsächlich? Als Reporter? Als Mitglied. Ach so, ja, natürlich. Ihre Frau reitet doch selber bei Fuchsjagden mit, nicht wahr? Mhm. Wie gefällt es ihr übrigens in diesen Kreisen? Nicht schlecht. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat unsere Zeitung letztes Jahr um diese Zeit, während ich gerade verreist war, diesem Ereignis beinahe 1,5 Spalten gewidmet. Mindestens 4-mal so viel, als sich vertreten lässt. Und das ist Ansichtssache, würde ich sagen. Und in Ihrer Abwesenheit war ich der verantwortliche Redakteur. Der stellvertretende Redakteur. Mr. Fern, ich würde Ihnen empfehlen, dieses Jahr nicht zu vergessen, dass unser Blatt auch von anderen Leuten gelesen wird. Und es bei 10 Zeilen bewenden lassen. 10 Zeilen? Aber hören Sie mal, dieses Mal soll doch über das Terrain der Jagden verhandelt werden. 10 Zeilen, Mr. Fern. Sonst noch etwas, meine Herren? Nein, ich danke Ihnen. Mr. Ferrer, Mr. Kane, ja? Würden Sie noch einen Augenblick bei dir bleiben? Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche, Sir? Bitte, wenn es unbedingt sein muss. Bei Ihrer Bronchitis sollten Sie es allerdings lieber sein lassen. Meine Herren, um es ganz kurz zu machen. Unsere Abendsitzung findet um 5 Uhr statt. Nicht erst 5:10. Zu spät kommen betrachte ich als Mangel an Respekt mir gegenüber. Aber wir mussten doch noch die neuen Matrizen herstellen lassen für die Nachtausgabe. Ich konnte unmöglich... Saumseligkeit, Mr. Kane, ist ansteckend. Wenn Sie als Chef vom Dienst zu spät kommen, glauben alle, dass Sie es genauso machen können. Gilt auch für Sie, Mr. Fern, als Nachrichtenredakteur. Aber Robbie, militärische Disziplin ist doch nichts für eine Zeitung. Als ich noch Kriegsberichterstatter bei der Royal Air Force war... Im Krieg mögen Sie Oberstleutnant gewesen sein, Mr. Fern. Wie Sie uns ja immer wieder unter die Nase reiben. Aber jetzt arbeiten Sie für mich und ich sage, unsere Abendsitzung ist um 5. Wenn Sie uns jetzt bitte allein lassen würden, Mr. Kane, ich habe mit Mr. Ferrer noch eine Kleinigkeit zu besprechen. Ja, ja, gewiss. Ja, dann also guten Abend, Sir. Guten Abend. Was habe ich denn nun schon wieder verbrochen, um eure kaiserliche Hoheit so zu erzürnen? Vorwitz, Mr. Ferrer, ist das Vorrecht von Narren. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist Folgendes. Sie und Kane waren Reporter, als ich die Nachrichtenredaktion hatte, nicht wahr? Und Sie beide kannten mich gut genug, um mich Robbie zu nennen. Stimmt's? Ja, natürlich. Gut. In den 10 Jahren, seit ich hier Chef bin, hat mich Frank Kane jedoch immer nur Sir genannt. Wenn wir gesellschaftlich zusammenkommen, nennt er mich natürlich Robbie. Aber im Büro immer nur Sir. Das will ich von Ihnen gar nicht verlangen, weil Ihnen bei Ihren gesellschaftlichen Ambitionen und Ihrem früheren militärischen Rang diese Worte sicher im Halse stecken bleiben würden. Ich erwarte nicht einmal, dass Sie mich Mr. Robert nennen. Ich bestehe lediglich darauf, dass Sie aufhören, mich vor den anderen Angestellten Robbie zu nennen. Ist das alles? Allerdings. Darf ich denn jetzt auch etwas sagen? Bitte. Ich bin völlig bereit, Sie, Euer Exzellenz, Euer Lordschaft oder wie immer Sie wollen, zu nennen. Vorausgesetzt, Sie hören damit auf, sich dauernd über meinen Bekanntenkreis lustig zu machen. Hm. Ich finde es demütigend, besonders in Anwesenheit von Untergebenen. Beim Militär dächte kein höherer Offizier jemals daran, einen anderen in Anwesenheit jüngerer Offiziere zu kritisieren. Haben Sie nicht selbst vorhin gesagt, militärische Disziplin sei nichts für eine Zeitung? Ich will auch keine militärische Disziplin. Nur Höflichkeit und gute Manieren. Guten Abend. Nur keine Angst, Bischof. Du hast schon schlimmere Chefs überstanden. Ach, das reinste Schlangenmist ist das hier. Nimm nur unseren ehrenwerten Brotgeber, Sir George. Eine fette, glatte, verfressene Boa Constrictor, die dir jeden anständigen Grundsatz aus der Seele quetscht. Und Robby? Was ist der? Eine Pythonschlange, die nach allen Seiten um sich schlägt. Und oh, da kommt er ja. Fern, die schwarze Mamba in Person mit dem tödlichsten Bissen der ganzen Runde. Dann mache ich mich lieber aus dem Staub und zwar sofort. Trink dir noch ein Bier, Bischof. Ein kleines wenigstens. Nicht so lang. Na, Mark. Dass man dich auch einmal hier sieht. Ich brauche dringend eine kleine Stärkung. Du siehst doch ganz mitgenommen aus. Wundert dich das? Eigentlich nicht. Und heute Abend, da war er wieder einmal besonders widerlich. Der alte Knacker. Ja. Na, vor allem zu dir. Tja, allerdings. Was nimmst du? Ach, ein Bier, bitte. Ein Bier und ein Sherry, bitte. Ja, alter Junge. Es lässt sich nicht länger verheimlichen. Was? Dass irgendwas geschehen muss. Denn der Alte ist körperlich und geistig einfach nicht mehr ganz auf der Höhe. Der will es nur nicht wahrhaben. Ja, er verwandelt sich langsam in einen richtigen Tyrannen. Dem aber die Knie schlottern, würde ich sagen. Diese ganze Aggressivität ist doch im Grunde nur Schwäche. Dass er das Büro mit einer Stoppuhr regieren will und uns all diese Unverschämtheiten ins Gesicht schleudert und uns pausenlos drangsaliert, das sind doch alles nur Symptome, alter Junge. Ja, Symptome. Kein Wunder, dass selbst seine Frau mit ihm unzufrieden ist. Danke. Ist das wirklich? Mensch hat in dieser Richtung nie eine Andeutung gemacht. Ist denn das nötig? Mensch, du brauchst sie doch nur anzusehen. Wie in aller Welt eine hübsche, intelligente Frau wie sie dazu kommt, diesen streitsüchtigen, boshaften Narren zu heiraten, der zudem noch 20 Jahre älter ist, das ist mir völlig schleierhaft. Warum hat dich denn der Alte noch da behalten? Weil ich in Zukunft meine Knie noch tiefer vor ihm beugen soll. Robbie kommt von jetzt an nicht mehr in Frage. Von jetzt an heißt es Sir. Ja, Sir. Nein, Sir. Von morgens bis abends. So etwas habe ich schon lange erwartet. Ja. Na, ja, na Prost. Na Prost. So. Das hast du schon lange erwartet. Hm? Na ja, von mir aus soll er selig werden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber außerdem habe ich ihm noch gesagt, dass ich mich vor den anderen Angestellten nicht länger demütigen lasse. Die ganze Geschichte mit dem Jagdverein war doch nichts anderes als eine sorgsam ausgeheckte Beleidigung. Ja, da kann ich nicht ausstehen. Weil er wahrscheinlich spürt, dass ich ihn für verrückt halte. Hast du dir jemals seine Augen angesehen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Er hat diesen stechenden Blick, den alle Herzkranken haben. Ja, diese ganzen Herzanfälle haben ihn erledigt, körperlich und geistig. Wie ein fauler Apfel ist er, den der Wind nicht vom Zweig schütteln kann. Ah, zäh ist der Bursche. Das kann man wohl sagen. Er ist nun 65 Jahre alt und will immer noch nicht in Pension gehen. Und auch nicht abkratzen. Weißt du, was ich glaube, Frank? Na, was denn? Dass der alte Bussard am liebsten an seinem Schreibtisch sterben würde. Der scheint vor nichts so sehr Angst zu haben wie vor dem Ruhestand, weil er dann erledigt ist und nichts mehr zu sagen hat. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Erinnerst du dich an die Zeit, als er noch Nachrichtenredakteur war? Angst hatte er da vor seinem eigenen Schatten, Angst vor jeder Entscheidung, um ja Sir George nicht auf die Zehen zu treten. Darum waren wir alle dann auch so überrascht, als er Chefredakteur wurde. Als der alte Sanders in Pension ging. Das ist wahr. Du und ich, Mark, auf uns beide haben damals alle gesetzt. Ja, obwohl wir noch ziemlich jung waren. Du warst doch damals erst kurz zuvor Chef vom Dienst geworden, nicht wahr? Ja, 3 Monate zuvor. Tja, und ich war damals Robbys Stellvertreter. Aber erinnerst du dich, wie es war, als Robby dann Chefredakteur wurde? Sofort hat er den wilden Mann gespielt. Und warum? Um sich selbst Mut zu machen. Denn unter dieser Tünche von Autorität war er schon damals der kleine, ängstliche, neidische Mensch. Der sich auch heute noch hauptsächlich damit beschäftigt, Puch zu bauen, vorwärts und rückwärts vor Sir George zu schlagen. Wenn ich nur an die kleine Szene vorhin mit Bishop denke. Das ist einfach widerlich. Sir George weiß, was seine Leser wollen und was gut für sie ist. Sir George bezahlt sie, Bishop, damit sie objektiv schreiben und im Übrigen tun, was man ihnen sagt. Also mir ist ganz schlecht geworden. Mir auch, alter Junge. Bei dieser Mischung von Bücklingen und Fußtritten muss ja unser Blatt auf den Hund kommen. Sieh dir die Zeitung doch nur an. Die ist todlangweilig. Das genaue Spiegelbild unseres verehrten Chefs. Also weißt du, manchmal schäme ich mich richtig vor meinen Freunden, dass ich mit so einem Käseblatt überhaupt was zu tun habe. Ja, aber was kann man schon machen? Er ist nun einmal gegen jede Änderung. Wem sagst du das, alter Junge? Tja, wir wissen, warum die Zeitung so auf den Hund kommt. Aber was wir dagegen tun sollen, das wissen wir nicht. Ist ein bisschen Feuer? Weißt du was, Mark? Ich sage es zwar nur ungern, aber manchmal möchte ich... Lass mir's. Ich weiß, was du willst. Du möchtest, dass einer von diesen Herzanfällen ihn eines Tages, erledigt. Ja, ja, dieser Gedanke ist mir leider schon oft durch den Kopf gegangen. Frank, ach komm, trink noch ein Glas. Einmal muss man sich schließlich den Kopf leeren. Das geht aber jetzt auf meine Rechnung. Es kommt gar nicht in Frage. Noch ein Bier bitte, ein großes. Und dann noch ein Sherry. Das ist auch nichts Besonderes. Miss Sherry, können Sie einem hier vorsetzen? Aber zu Hause habe ich einen, der kann sich sehen lassen. Den hat mir Lord Gallagher empfohlen. Caroline und ich waren letzten Samstag bei einer Cocktailparty auf seinem Schloss. Ach. Ja, war ein netter Kerl, der Gallagher. Ach, na, kommt ja auch schon dein Bier. Danke. So, hier. Alter Junge. Prost. Prost. Übrigens, versetz dich doch mal in meine Lage. Für mich ist das ziemlich peinlich, immer wieder zugeben zu müssen, dass ich nicht Chefredakteur dieses Käseblatts bin. Aber wenn ich zum Beispiel mit Lord Gallagher zusammen bin, und mit solchen Leuten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht nur peinlich, es ist geradezu demütigend. Für Caroline auch. Die kann sich einfach nicht vorstellen, dass ich immer nur die zweite Geige neben so einem Durchschnittsmenschen wie Robby spielen soll. Ich warte schon lange, weißt du. Auf den Posten des Chefredakteurs? Auf was sonst, mein Lieber. Frank, wie du siehst, ich schütte dir ganz offen mein Herz aus. Das tue ich doch auch, oder? Hm? Wirklich? Ich verstehe dich nicht ganz. Ja. Trink, Frank. Na komm, dazu. Pass auf. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Als ich vorhin Robertons Frau erwähnte, da hast du sofort das Thema gewechselt. Also, Mark, ich bin nicht hier, um... Um Himmels Willen, Frank, schnapp doch nicht gleich ein. Du und ich, enge Freunde sind wir wohl kaum gewesen in den letzten Jahren. Nein, das vielleicht nicht gerade. Eigentlich komisch, da wir doch beide am selben Strang ziehen. Dem Wohlergehen unseres Blattes, oder nicht? Ich dachte immer, du hättest hauptsächlich andere Interessen. Da hast du dich aber gründlich getäuscht, mein Lieber. Du siehst, ich leg die Karten ganz offen auf den Tisch. Ich möchte Chefredakteur werden. Und du möchtest Madge Roberton. Ich glaube, ich gehe jetzt. Aber ich habe euch doch beide zusammen gesehen, alter Junge. Wo hast du uns gesehen? In Ellingford, in Stanleys Restaurant. Ich habe mich natürlich sofort aus dem Staub gemacht, diskret, wie ich nun mal bin. Diskret? Ja. Hm. Ist das wirklich? Auf jeden Fall, Madge und ich, wir sind nur befreundet. Natürlich, natürlich. Ich glaube, du kennst mich immer noch nicht richtig, Frank. Ich habe viel mehr Verständnis, als du denkst. Seien wir doch mal ehrlich. Du bist Junggeselle von, na, sagen wir Anfang 40. Ne? Ja, ja, ja. Und Madge Roberton ist auch in diesem Alter. Außerdem ist sie unglücklich, unterdrückt von diesem Wrack von einem Mann und sehnt sich daher nach ein bisschen Freundschaft. Und du gibst ihr diese Freundschaft. Du, aber ich habe auf den ersten Blick erkannt, dass ihr beide es dabei nicht belassen wollt. Du träumst. Nein. Ich merke sehr schnell, wenn eine Frau verliebt ist. Was kann ich ihr von den Augen ablesen? Glaubst du wirklich, dass sie in mich verliebt ist? Ja. Und das hat sie dir sicher auch schon selber gesagt. Nein. So? Na ja, dann hat sie eben eine etwas verstiegene Auffassung von der Treue. Sie will zu Robbie halten, auch wenn er es ihr noch so schwer macht. Aber du hast doch eine Schwäche für Madge, nicht wahr? Ganz verrückt bin ich nach ihr. Und ihr geht es bestimmt nicht anders. Du scheinst es nur nicht zu merken. Mein Gott, vielleicht hast du recht. Ja, trotzdem, wie die Dinge nun einmal liegen, viel machen können wir nicht. Oder? Das würde ich nicht so ohne weiteres sagen. Wieso? Frank, spielst du Schach? Ein wenig. Dann weißt du also, dass du mit Hilfe deiner Intelligenz und Logik die Züge auf dem Brett und den Ausgang des Spiels beeinflussen kannst. Natürlich. Und das ist doch genau das, was wir in einem anderen Fall tun können. Wenn wir nur wollen. Wir können die Entwicklung der Dinge beeinflussen, wenn wir unsere Intelligenz gebrauchen. Das musst du mir genauer erklären. Na, erst wollen wir noch was trinken. Fräulein, bitte noch mal dasselbe, ja? Dann wird der Kopf ganz schön brummen morgen. Oh, Unsinn, Frank. Nur eins ist wichtig. Was? Was wir auch besprechen oder entscheiden, es muss unbedingt unter uns bleiben. Einverstanden? Einverstanden. Danke. Prost. Prost. Also. Weißt du, Frank, ich habe schon viel über Robbie nachgedacht. Besonders, seit er immer schwieriger wird. Ich habe mir sogar überlegt, wie man einem seiner Herzanfälle vielleicht ein wenig nachhelfen könnte. Das staunst du, was? Nein. Das habe ich mir auch schon überlegt. Umso besser. Letztes Jahr habe ich dann sogar, wie soll ich sagen, einen Arzt konsultiert, und zwar als Dr. Webern bei uns war. Die Gelegenheit war also gerade günstig. Wir tranken eine Flasche Bordeaux zusammen und kamen dabei auch auf Kriminalromane zu sprechen und auf den perfekten Mord. Ich trug ihm eine scheinbar hypothetische Geschichte vor. Stellen Sie sich einen Kerl in den 60ern vor, sagte ich, der an Angina pectoris leidet. Jeden Nachmittag, so gegen 4 Uhr, muss er 3 Tabletten nehmen gegen den Schmerz in seiner Brust. Er ist ein Mann, sagte ich, der jeden Augenblick tot umfallen könnte, aber es nicht tut. Wie könnte man ihm ein wenig auf die Sprünge helfen? Und was sagte er? Dieser Kerl, sagte er, nimmt sicher nitroglycerinhaltige Tabletten wie alle Angina pectoris Kranken. Die brauchen also lediglich eine seiner leeren Arzneiflaschen mit BVR-Tabletten zu füllen. Die sehen fast genauso aus wie Nitroglycerin-Tabletten, enthalten aber unter anderem Morphium. Und wenn er die statt seiner normalen Tabletten nimmt, nur die übliche Dosis, dann geht er aus wie eine Kerze im Wind. Ja, das ist alles ganz schön und gut, aber... Ich weiß, was du sagen willst. Wie soll jemand wie ich an diese BVR-Tabletten kommen? Das habe ich ihn auch gleich gefragt. Und? Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich müsste schon irgendeine innere Zyste oder irgendwelche chronischen Schmerzen entwickeln, bevor mir mein Hausarzt etwas derartiges verschreibt. Na, also ist alles nur ein hübscher Traum? Nein. Hör zu. Du hast doch einen Vetter in Ellingford. Ja. Und der ist doch Apotheker, nicht wahr? Ja. Und du verbringst doch oft mal das Wochenende bei ihm und gibst auf das Kind Acht, während er und seine Frau ins Kino gehen. Ja, richtig. Na ja, da könntest du doch ohne große Schwierigkeit diese BVR-Tabletten in die Hand bekommen. Na ja, vielleicht. Nein, nein, ich bin nicht der Typ. Ich könnte nie einen Mord begehen. Nicht so laut, um Himmels Willen. Hör zu, wenn du diese BVR-Tabletten beschaffst, brauchst du lediglich noch 2 Tage Urlaub zu nehmen. Alles andere kannst du dann mir überlassen. Siehst du, was ich da habe? Ein leeres Arzneifläschchen sehe ich weiter nichts. Hm. Ich bewahre es immer in meiner Schreibtischschublade auf, unter Verschluss. Sieh dir das Schild bitte an. Nitroglyt... Mhm. Dann ist es dir also wirklich ernst? Hast du gedacht, ich mache Witze? Das ist ein langer Schritt von der Theorie zur Praxis. Du verschaffst mir 25 BVR-Tabletten und ich stecke sie in diese Flasche und vertausche sie dann mit der Flasche in Robbys Schublade. Wenn er dann die BVR-Tabletten genommen hat und alles vorbei ist, lasse ich die BVR-Tabletten wieder verschwinden und lege die Flasche mit den richtigen Tabletten wieder zurück. Das ist höchst einfach. Aber wird er den Unterschied denn nicht merken? Nein. Denn er schluckt sie direkt hinunter mit etwas Wasser. Außerdem gleichen diese Tabletten einander so sehr, dass man sie schon aufbrechen müsste, um sie voneinander unterscheiden zu können. Die BVR-Tabletten sind innen schwarz und die anderen weiß. Aber wenn es dann zu einer Obduktion kommen sollte, dann würde man doch Morphium in seinem Körper finden, oder nicht? Obduktion? Bei einem Mann mit einem derartigen Herzleiden? Nein, nein, mein Lieber. Selbst wenn Sie ihn sezieren sollten, was könnten Sie uns damit schon beweisen? Du wärst vielleicht in der Lage gewesen, dir die Tabletten zu verschaffen, aber nur ein Augenzeuge könnte nachweisen, dass du es auch tatsächlich getan hast. Und vergiss nicht, wenn Robbie stirbt, bist du gerade auf Urlaub und hast damit ein einwandfreies Alibi. Und du? Ich? Wie in 3 Teufelsnamen sollte ich zu BVR-Tabletten kommen? Hast du mir welche gegeben? Nein. Na also. Indizien, alter Junge, sind wie Fußspuren. Und wenn man im Mordfall Roberton irgendwelche Spuren finden sollte, dann nur solche, die in 2 verschiedene Richtungen führen. Die Polizei muss dann beweisen, dass beide irgendwo zusammentreffen. Das heißt, dass wir beide unter einer Decke stecken. Und das ist kein Kinderspiel, mein Lieber. Das kannst du mir glauben. Zumal wir beide doch auch nur ein sehr schwaches Motiv haben. Genau. Denn kein Mensch außer mir weiß etwas von deiner Verbindung mit Madge. Und selbst wenn sie es herausbringen sollten, bist du zur Zeit von Robbys tödlichem Anfall weit weg von hier. Und ich? Na ja, meine Frau ist ziemlich wohlhabend. Was habe ich also schon viel als Robbys Nachfolger zu gewinnen? Und doch, es ist eigentlich unglaublich, Mark, dass wir hier sitzen und einen Mord planen. Ja, wer spricht denn von Mord? Robbie ist ein müder, ängstlicher alter Sonderling, dessen Leben sowieso nur noch an einem Faden hängt. Er ruiniert eine Zeitung, die uns beiden sehr am Herzen liegt und... Na ja, sei mal doch ehrlich... Er vergiftet gleichzeitig auch das Leben einer sehr charmanten Frau. Gleich wirst du noch behaupten, dieser Mord sei reine Notwehr. Ja, genau das behaupte ich. Wir opfern eine Figur auf dem Schachbrett im Interesse aller anderen Figuren. Ja, auch Madge hat sich sehr unter diesem Mann zu leiden. Da könnte ich Gift drauf nehmen. Nicht, dass sie etwas gesagt hätte, aber man kann es ihr ansehen. Der Kerl ist ein Sadist. Denk doch nur, wie er sich heute Abend wieder benommen hat. Also gut. Ich verschaffe dir die Tabletten. Ich fahre noch dieses Wochenende zu meinem Vetter. Großartig. Wir können uns doch aufeinander verlassen. Oder? Na, hoffentlich. Denn wenn nicht, dann Prost. Hallo, Frank. So spät noch im Büro? Oh, guten Abend, Mitch. Ich habe nur etwas vergessen. Nur deshalb bin ich nochmal zurückgekommen. Und ich dachte schon, du wolltest nicht mehr mit mir sprechen. Entschuldige bitte, ich habe dich nicht gleich erkannt. Ich war so in Gedanken. Aber wie kommst du denn hierher um diese Zeit? Aber Frank, hast du einen über den Durst getrunken heute Abend? Ich hole doch meinen Mann fast jeden Abend hier ab. Du weißt doch, dass er nicht fahren kann. Wegen seiner Augen. Und wie lange wartest du nun schon auf ihn? Ach, schon fast eine Stunde. Mensch. Ich möchte mit dir reden. Naja, ich weiß. Ich weiß auch, was jetzt kommt. Aber die Antwort ist nein. Ich habe nicht die Absicht, dich heute oder morgen oder übermorgen Abend zu treffen. Und warum nicht? Das weißt du genau. Ich habe zwar nichts gegen ein gelegentliches freundschaftliches Zusammentreffen, obwohl das vielleicht falsch ist, aber regelmäßige Zusammenkünfte, das geht mir zu weit. Aber ich liebe dich doch. Aber Frank, nimm doch endlich Vernunft an. Ich möchte nur wissen, wie lange mein Mann doch braucht. Hat er vergessen, dass wir zum Abendessen eingeladen sind? Mädchen, am nächsten Montag ja? fährt Robbie nach London zu einer Pressekonferenz. Und ich gehe zu einer Party. Kannst du nicht absagen? Nein. Dann treffe ich dich nach deiner Party. Ich warte auf dich. Oh mein Gott, wie kann man nur so hartnäckig sein? Also? Aber du weißt doch, dass mein Mann dich vor die Tür setzen wird, falls man uns zusammen sieht. Ja, das weiß ich. Und dass mein Leben dann zur Hölle wird. Aus der es hier doch sehr leicht einen drinnen gibt. Du bist so komisch heute Abend. Na, meinetwegen. Die Party ist bei den Redferns. Ich treffe dich dann um 10 Uhr an der Ecke. Auf eine Stunde. Also dann, bis Montag. Na, Frank, schönes Wochenende gehabt? Nein. Das sieht man dir an, alter Junge. Du siehst aus, als hättest du seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Und sonst? Glück gehabt, ich meine. Hast du die Tabletten? Ja. Aber hör mal, Mark. Für sowas bin ich einfach nicht der Richtige. Ich war wie ein Elefant im Porzellanladen. Na los, erzähl schon. Tom ist also am Samstagabend mit seiner Frau ausgegangen. Ich blieb zu Hause, brachte das Kind zu Bett und suchte. Ich habe zwar jede einzelne Flasche in seiner Apotheke in der Hand gehabt, aber kein BVR. Ich dachte, es sei ihm vielleicht ausgegangen und war fast schon froh darüber. Es sah so aus, als ob das Schicksal mich noch einmal entkommen lassen wollte. Am Sonntag habe ich ihn dann nach diesem Zeug gefragt. Aber doch nicht so geradeaus. Nein, ich sagte nur, ich kenne jemanden, der es nimmt und wolle es deshalb gern einmal sehen. Und dann hat er es mir auch gezeigt. Die Tabletten waren in einer großen Schachtel. 11 Packungen insgesamt. Hat er Verdacht geschöpft? Verdacht? Hm? Nein. Er war vielleicht nur etwas überrascht. Und gestern Abend, als er und Laura das Kind zu Bett brachten, holte ich mir dann das Zeug. Mein Gott. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Hast du das Zeug dabei? Mark, falls irgendwas schief gehen sollte, dann würde doch die Polizei vermutlich Tom ausfragen, oder? Aber wieso denn, alter Junge? Warum sollten sie ausgerechnet dich verdächtigen, wenn du doch auf Urlaub bist? Ja, ich weiß. Also. Aber wenn sie das Zeug in seinem Magen finden, ich meine, irgendwoher muss es doch kommen, oder? Und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der es sich hätte beschaffen können. Tom erinnert sich auch bestimmt, dass ich ihn danach gefragt habe. Trotzdem, wer kann schon beweisen, dass du die Tabletten genommen hast? Wie viele Packungen BVR enthält so eine volle Schachtel? Ungefähr 30, würde ich sagen. Na also, du bildest dir doch nicht ein, dass Tom sich erinnern würde, wie viel er noch hatte. Die gelten doch nicht als Gift, oder? Wenn nur noch 1 oder 2 Packungen da gewesen wären, dann hättest du vielleicht besser die Finger davon gelassen, aber so. Da ist doch noch etwas anderes, was mir Sorgen macht. Was denn? Angenommen, es stellt sich heraus, dass du als Letzter in Robbys Zimmer warst. Was dann? Du nimmst also an, dass eine Obduktion stattfinden wird? Ja! Dann wird mich die Polizei natürlich verhören. Aber vergiss nicht, ich habe nie ein Rezept für BVR gehabt. Und ohne Rezept bekommt man es nicht. Und außerdem habe ich doch eigentlich auch gar kein Mordmotiv. Dafür aber sicher einen triftigen Grund für meine Anwesenheit in seinem Büro kurz vor seinem Tod. Und wenn Sie hinter die Verbindung zwischen uns beiden kommen? Angenommen, Sie finden heraus, dass wir beide unter einer Decke stecken. Wie sollen Sie darauf kommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, das weißt du nicht und ich nicht. Und die wissen es erst recht nicht. Wir leugnen es einfach. Und Sie müssen dann eine Verschwörung beweisen. Komm, alter Junge, reg dich wieder ab. Du erfindest das alles nur, weil du Angst hast. Jedes Mal, wenn man von einem Mord liest, liest man auch von einem entscheidenden Fehler, wodurch man langsam auf die Idee kommt, dass jeder Mörder ein Idiot und jeder Polizist ein Genie ist. Man vergisst dabei nur, dass man von vielen Verbrechen nur deshalb nichts erfährt, weil sie vollkommen sind. Na, schön. Hier. Hier hast du die Tabletten. Vielen Dank. Und wann willst du deinen Plan ausführen? Das kommt darauf an, wann du deine 2 Tage Urlaub nimmst. Und morgen? Ich fahre nach Basingford zu meiner Schwester. Gut. Dann sind wir bald am Ziel unserer Wünsche. Ja, hoffentlich. Übrigens, noch etwas, Frank. Hä? Lauf nicht mit einem Gesicht herum wie ein Mörder. Halt bitte nicht gerade vor meinem Haus, Frank. Lieber etwas weiter vorne. Du bist nervös? Nein, nur vernünftig. Denn es steht viel auf dem Spiel für uns beide. Weißt du, wenn ich mit dir zusammen bin, habe ich immer das Gefühl, dass die Nacht voller Augen ist, die uns beobachten. Warum gehen wir dann nicht einfach zu dir heute Abend? Aber Frank... Robby ist doch weg, nicht wahr? Das Haus ist also leer. Ich könnte in der Summerford Road parken, über die Mauer springen und dann zu dir kommen. Du bist wohl übergeschnappt. Also, Madge, bitte. Lass mich los. Aber ich liebe dich doch. Frank! Es tut mir leid, was ich gerade getan habe, aber du benimmst dich wirklich wie ein Narr. Gute Nacht. Madge. Hallo, Rodman. Hören Sie, wir sind eine Tageszeitung und nicht die Vierteljahreszeitschrift des Kaninchenzüchterverbandes. Und in Waterfield sind 4 Leute, 4, einschließlich 2 Kindern, bei einem Brand ums Leben gekommen. Das bedeutet, dass wir mit der letzten Ausgabe mindestens 10 Minuten später herauskommen werden, weil wir neue Matrizen brauchen. Was? Ja, ich weiß, wir könnten es in die Spalte für letzte Nachrichten setzen, aber das wollen wir nicht. Denn so einfach können wir uns die Sache nicht machen. Was? Na schön, dann gehe ich eben zum Chef. Zum verdammten Drucker. Na, Bischof, was gibt's? In der Linoleumfabrik ist ein Streik ausgebrochen. 200 Mann haben die Arbeit niedergelegt. Ausgezeichnet. Das ist noch ein Grund, dass wir die erste Seite neu setzen müssen. Sir George will einen Leitartikel darüber haben. Na, dann schreiben Sie ihn eben. Die Unternehmer unterstützen, sagt er. Tja, noch ehe er die geringste Ahnung hat, was eigentlich los ist, unterstützt er schon wieder die Unternehmer. Mr. Robertson? In Waterfield sind 4 Leute verbrannt und in der Linoleumfabrik wird gestreikt. Ich habe Rodman gesagt, dass wir daher die erste Seite neu setzen müssen. Na und, es ist jetzt 3:45, also Zeit genug, nicht wahr? Trotzdem wird die letzte Ausgabe etwa 10 bis 20 Minuten später auf die Straße kommen als üblich. Ach so, das ist etwas anderes. Sie wissen, Sir George ist grundsätzlich gegen jede Verspätung, denn das Echo ist eine starke Konkurrenz für uns, wird... dürfen daher nichts riesieren. Aber diese beiden Meldungen sind doch... können genauso gut unter den letzten Nachrichten erscheinen. Genauso gut. Mit anderen Worten, Sie lassen die Sache einfach unter den Tisch fallen. Das ist ja ganz neu, dass Sie auf einmal so viel Feuereifer entwickeln, Mr. Farron. Ich finde nur, unser Blatt ist nicht das, was es sein könnte. Das ist keine Zeitung und zwar deshalb nicht, weil auch eine Zeitung in erster Linie dazu da ist, Geld zu verdienen. Ich werde Frank Kane anrufen. Kane ist auf Urlaub für 2 Tage. Wer vertritt ihn? Neville. Geben Sie den Redakteur vom Dienst, bitte. Sie haben meine Frau auch nicht gesehen? Oder? Nein. Sie wollte herkommen. Hallo, ja, Mr. Neville. Streichen Sie die Brandgeschichte und den Streik auf jeweils 10 Zeilen zusammen und bringen Sie die dann in letzten Nachrichten. Nein, die erste Seite wird nicht neu gesetzt. Das tun wir nie, Mr. Neville, wenn wir dadurch zu spät herauskommen. In Zukunft, Mr. Fern. Aber was suchen Sie denn da hinter meinem Schreibtisch? Ich schaue jetzt ein Fenster raus. Haben Sie was dagegen? Was gibt's denn da zu sehen? Das Gerüst da drüben bei den Gebrüdern Long. Die machen offenbar keine großen Fortschritte mit ihrem Bau. Ich hatte das Gefühl, sie machten sich an meiner Schublade zu schaffen. Ich habe ihre Schublade überhaupt nicht angerührt. Was haben Sie nur? Sie sind auf einmal so bleich. Ich fühle mich heute nicht besonders wohl, dieses Wetter. Oh, Mitch. Oh, ich habe mich beeilt, Neil, aber Mrs. Baxton hat mir erst vorhin deine Nachricht ausgerichtet. Ja, also das wäre wohl dann alles, Mr. Farron. Ja, Sir. Guten Abend, Mark. Guten Abend, Mrs. Roberton. Als ich hörte, dass du mich sofort sprechen wolltest, dachte ich mir gleich, dir sind sicher wieder die Tabletten ausgegangen. Ich habe dir daher gleich neue geholt. Hier sind sie. Ich wollte dich nicht deshalb sprechen. Sondern? Ich bin bestürzt, Mitch. Einfach außer mir. Warum? Ich habe einen Brief bekommen, einen anonymen Brief. Dem steht, dass du vorgestern Abend, während ich in London war, in Begleitung von Frank Kane gesehen worden seist. Ist das wahr? Ich habe Frank gesehen, wenn du das meinst, Neil. Ich habe ihn getroffen und er hat mich dann im Wagen mitgenommen. Er sagte, ich sollte doch schnell noch ein Glas Whisky mit ihm trinken in der Bar. Weiter nichts. Weiter nichts? Du gehst also trinken mit, sei doch so gut und mach die Tür hinter dir zu. Gehst also Whisky trinken mit einem meiner Angestellten und zwar heimlich und tust das mit weiter nichts ab. Aber Neil... Sieh mal einer an. Interessant. Hallo, Mark. Ah, Mitch. Sie sehen müde aus. Bitte. Ja, ich fühle mich auch so. Außerdem bin ich ziemlich verzweifelt. Ja, das kann ich mir denken. Sie haben alles gehört, nicht wahr? Gehört was? Dieses Gespräch vor ein paar Minuten. Er war ziemlich aufgebracht, nicht wahr? Nun, es stimmt, dass ich Frank Kane am letzten Montag getroffen habe. Wir haben einen Whisky zusammengetrunken. Es war auch nicht das erste Mal, dass wir das taten, aber es hat wirklich nichts zu bedeuten. So etwas kann jedoch leicht falsch ausgelegt werden. Ja, und daher kann ich meinen Mann auch gut verstehen. Der arme Frank. Sie meinen, Neil wird seine Wut jetzt an ihm auslassen? Sie haben doch vor 10 Jahren selbst einmal als Reporterin unter Robbie gearbeitet. Sie wissen doch, wie er ist. Ja, das weiß ich. Oft ist er sarkastisch und schlechter Laune, aber rachsüchtig ist er nicht. Eifersüchtig, ja, das ist er. Aber nicht ungerecht. Ja, günstig ist die ganze Geschichte aber bestimmt nicht für Frank. Nein, Neil ist wütend, im Augenblick jedenfalls. Und das macht mir Kummer. Es ist nämlich so wichtig, dass er auch weiterhin mit Frank auskommt. Erst letzte Woche... Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Am Apparat. Was? Wissen Sie das bestimmt? Na schön, ich gehe mal rüber und sehe nach ihm. Komisch. Was ist denn? Die Telefonistin macht sich Sorgen. Offenbar führte Robbie gerade ein Ferngespräch und hat dann plötzlich nicht mehr weitergesprochen. Er hat auch nicht den Hörer aufgelegt und reagiert auch nicht auf das Klingeln des anderen Telefons. Sein Herz, Mark. Er sah schrecklich bleich aus, vorhin die ganze Aufregung. Los, gehen wir rüber. Ja, ich hätte bei ihm bleiben sollen. Gehen Sie voraus. Neil! Liebling! Oh, Neil! Ja, er hat den Hörer tatsächlich nicht wieder aufgelegt. Nein, Neil, lehn dich doch zurück, bitte. Bitte, Liebling. Ach, er ist so schwer, Mark, und anscheinend bewusstlos. Helfen Sie mir doch, bitte. Was wollen Sie denn an dem Schreibtisch? Mein Gott, helfen Sie mir doch lieber endlich. Das sieht aber gar nicht gut aus, Mitch. Sie meinen... Nein. Nein! Doch, Mitch. Ich glaube, er ist tot. Soll ich Ihnen vorlesen, was ich geschrieben habe? Ja, nur zu. Mit schwerem Herzen haben wir heute Neil Roberton zu Grabe getragen. Wir verehrten in ihm den geraden und unbeirrbaren Menschen, der als Chefredakteur unseres Blattes nie von dem Grundsatz abwich, dass nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit druckenswert ist. Wir verehrten in ihm aber auch den Mann, der mit jeder Faser seines Wesens den Idealen verhaftet war, die unsere Zeitung verkörpert. Das kann Ihnen nicht ganz leicht gefallen sein, was Bishop. Wir verehrten in ihm schließlich auch den warmherzigen und aufrichtigen Freund, der nicht so sehr hasste wie Anmaßung und Unaufrichtigkeit. Wir werden ihm deshalb ein treues und dankbares Andenken bewahren, solange... Bitte hören Sie auf. Schmeichlerische, verlogene Nachrufe dieser Art widern mich an. Ach, wissen Sie, ich finde, er war gar kein so schlechter Kerl. Und dass er Anmaßung nicht ausstehen konnte, ist wahr. Wie kann man ihn nur als warmherzigen Freund bezeichnen? Nun, ich glaube, unter der rauen Schale hat er tatsächlich einen weichen Kern. Er war zwar kein Heiliger, aber auch nicht der Scheusal, das viele in ihm zu sehen glaubten. Störe ich? Nein, ich wollte gerade gehen. Na? Na? Was, Frank? Sieht fast so aus, als möchtest du mir aus dem Weg gehen, alter Junge. Wo hast du denn den ganzen Morgen über gesteckt? Sir George wollte mich sprechen. Ah, das habe ich schon gehört. Worüber habt ihr denn gesprochen? Über die Zeitung allgemein. Und über die Änderungen, die er plant. Und da hat er dich noch vor mir kommen lassen? Du bist über eine Stunde bei ihm gewesen. Ja, aber dich möchte er als Nächsten sprechen. Wie freundlich von ihm. Warst du bei der Beerdigung? Nein. Ich habe es einfach nicht über mich gebracht. Du hast ein äußerst rührendes Schauspiel verpasst. Die kleine rothaarige Gans, die immer den Tee rumträgt, hat mich besonders amüsiert. Die hat buchstäblich geheult. Wie ist es denn gegangen? Das erzähle ich doch gerade, oder? Ach, du weißt genau, was ich meine. Ach so, das meinst du. Nun, während du 2 Tage auf Urlaub warst, ist unser hochverehrter Boss, der Himmel sei seiner Seele gnädig, einem Herzanfall erlegen. Ein entsprechender Totenschein wurde ausgestellt und jetzt ruht er bereits in seinem Grab. Es lief alles wie geplant. Bis auf eine Kleinigkeit. Ja? Er telefonierte gerade, als er starb. Er führte ein Ferngespräch, offenbar mit jemandem, der sehr aufgeregt war und fast geschrien hat. Dieser Anruf löste einige Fragen aus. Bei der Leichenschau einen Augenblick lang war ich etwas besorgt. Aber die BVR-Tabletten, die hast du doch wieder. Die BVR-Tabletten? Aber mein lieber Junge, Robbie ist doch eines natürlichen Todes gestorben. Du hast sie doch wieder aus der Schublade rausgeholt. Aber natürlich. Übrigens, hast du Match schon gesehen? Nein, ich habe einfach nicht den Mut. Das verstehe ich nicht. Warum säen und nicht ernten? Oh, Mark, ich bitte dich. Entschuldige. Ja, hallo? Ja, Sir George. Sofort. Ich muss dich leider verlassen. Die große Stunde ist da. Ah, da sind Sie ja schon, Mark. Freue mich, Sie zu sehen. Wie geht's Ihrer Frau? Gut. Danke, Sir George. Das hört man gern. Sie wissen wohl, warum ich Sie zu mir gebeten habe. Ich glaube, dafür gibt es eine einfache Erklärung. Ja, ich habe mit den anderen Vorstandsmitgliedern die Frage besprochen, wer Robertons Nachfolger werden soll. Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen Mann möchte, der Robertons Tradition weiterführt. Einen Mann der Gemeinschaft, der Ausschüssen beitritt und sich am Leben unserer Stadt beteiligt, der die Menschen mag und den die Menschen mögen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube, ja. Mark, Sie interessieren sich eigentlich für andere Menschen nicht besonders, was? Was meinen Sie damit? Warum geben Sie es nicht offen zu? Sie sind leutselig und witzig und ein guter Plauderer, aber für Ihre Mitmenschen, für die Leute, die meine Zeitung lesen, haben Sie nicht allzu viel übrig. Das sind für Sie lediglich armselige Kreaturen. Sie werden doch hoffentlich nicht von mir erwarten, dass ich dem zustimme. Nein, das wäre sicherlich zu viel verlangt. Einige Mitglieder des Vorstandes waren übrigens auch nicht meiner Meinung. Die waren für Sie und fanden, der Posten gehöre Ihnen. Aber ich habe mich mit meiner Ansicht schließlich durchgesetzt. Tatsächlich. Ja, es war nicht ganz einfach, aber Robertons eigene Meinung, die er oft genug ausgesprochen hat, gab schließlich den Ausschlag, und zwar mit einer Stimme Mehrheit. Sie wissen doch, Roberton wollte immer Frank Kane als Nachfolger haben. Ursprünglich hatte ich zwar meine Zweifel an Kanes Eignung für diesen Posten, aber jetzt, na jetzt glaube ich doch, dass er seine Sache gut machen wird. Der neue Chefredakteur ist also Frank Kane. Ah, Frank. Ja? Ich möchte dich sprechen, in meinem Büro. Komm. Bitte, nimm Platz. Danke. Ich nehme an, du hast mit Sir George gesprochen. Ja, das habe ich. Du weißt also, dass sie mich zum neuen Chefredakteur ernannt haben. Ja, aber ich weiß auch, dass du den Posten nicht annehmen wirst. Und du weißt es auch. Du irrst dich. Ich will den Posten haben. Ich habe ihn immer schon gewollt. Aber du bildest dir doch nicht ein, dass ich die ganze dreckige Arbeit umsonst gemacht habe. Und vergiss auch nicht Folgendes. Wenn du wirklich darauf bestehst, den Posten des Chefredakteurs anzunehmen, bringst du mich in eine höchst peinliche Situation. Inwiefern? Irgendein Naseweis könnte es doch vielleicht für nötig halten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Was könnte er Ihnen schon erzählen? Dass Neil Roberton vergiftet worden ist. Mark. Da würde ich leider unter Eid aussagen müssen, dass die letzte Person, die ihn vor seinem Tod gesehen hat, seine Frau war, und dass die erste Person, die ihn nach seinem Tod gesehen hat, wieder seine Frau war. Du bist ein Schwein. Mit anderen Worten, sie hatte die Gelegenheit, die BVR-Tabletten in sein Büro zu bringen und sie auch wieder aus seinem Büro zu holen. Ich würde außerdem gezwungen sein, auszusagen, dass die beiden sich stritten, als ich sie 5 Minuten vor seinem Tod verließ. Und weißt du auch, warum sie sich stritten? Wegen dir. Das hast du nicht gewusst, was? Du lügst. Hier ist das Telefon, bitte. Frag doch Madge. Los, ruf sie doch an. Und frag sie doch auch gleich nach dem anonymen Brief, den Robbie erhalten hat. Er hat einen anonymen Brief erhalten? Ja, und zwar von jemandem, der Madge und dich gesehen hat. Hast du diesen anonymen Brief geschrieben? Nein. Aber unter den gegebenen Umständen, alter Junge, wünschte ich hätte ihn in seiner Schublade liegen lassen. Du hast ihn also? Ich habe ihn vernichtet. Dann könntest du also nicht beweisen, dass ich... Mach dir doch nichts vor. Du hattest ein Motiv, so oder so. Und wie steht's mit der Gelegenheit? Erstens ist dein Vetter Apotheker und zweitens warst du bei ihm und zwar über das Wochenende vor dem Mord. Drittens hast du dir von ihm die BVR-Tabletten zeigen lassen und viertens... Ich könnte vielleicht auch einige Dinge über dich erzählen. Ist dir das klar? Ja, dann müsstest du vor Gericht aber beweisen. Hörst du? Beweisen, dass du mir die Tabletten gegeben hast. Nein. Am Ende bleibt immer wieder die eine Szene ausschlaggebend. Dein heimliches Rendezvous mit Robertons Frau an jenem Abend. Ich muss verrückt gewesen sein, mit dir gemeinsame Sache zu machen. Es konnte ja nur so enden. Sir George ist immer noch oben in seinem Büro. Und was soll ich ihm sagen? Dass du dir die Sache noch einmal überlegt hast, dass es dir am nötigen Selbstvertrauen mangelt, dass du Angst vor der Verantwortung hast und so weiter und so weiter. Na, schön. Ich habe mir diesen Posten zwar brennend gewünscht, aber ich wusste auch, dass ich es gegen dich nie schaffen würde. So ist es nun auch gekommen. Übrigens, Frank. Ja, was noch? Vergiss nicht, mich für den Posten vorzuschlagen. Das ist nämlich sehr wichtig. Ja. Was für ein Witz. Frank! Du? Madge, ich musste zu dir kommen. Mein Gott, wie du aussiehst. Bist du krank? Nein, nur abgespannt, weiter nichts. Bitte, komm doch herein. Herzliches Beileid, Madge. Danke. Bist du schon in sein Zimmer gezogen? Nein. Madge, Ich habe den Posten ausgeschlagen. Ich bin einfach nicht der richtige Mann dafür. Nicht der? Aber du wolltest doch immer einmal diesen Posten haben. Das hast du mir doch selbst erzählt. Ja, ja, aber als mir dann gestern angeboten wurde, fühlte ich plötzlich... Ach, lassen wir doch die ganze Geschichte. Aber... Bitte? Soll das heißen, dass Mark Fern? Ja, Mark Fern. Er ist der neue Chefredakteur. Er ist heute Nachmittag ernannt worden. Er ist im Augenblick noch in seinem Büro und trifft die letzten Umzugsvorbereitungen. Die lieben Kollegen haben seine Ernennung tüchtig begossen. Und ich dachte immer, diese Zeitung sei der Mittelpunkt deines Lebens. Das ist er auch. Aber Frank... Was liegt denn hier auf dem Tisch? Ach, nur noch ein paar persönliche Dinge meines Mannes. Die Büroschlüssel, ein Taschenkalender, ein paar kurze Notizen. Ich wollte sie morgens Sir George bringen. Und da ist auch noch das Fläschchen mit den Tabletten, das ich in seiner Schublade gefunden habe. Was ist denn los, Frank? Nichts. Ist nur ein bisschen flau im Magen, das ist alles. Wenn ich dir etwas zu trinken anbieten darf? Ja, danke. Nur einen Schluck. Dann also auf dich, Mitch. Und auf unsere Zukunft. Was soll das heißen? Dass du nun endlich frei bist. Was ich dir jetzt sagen muss, wirst du vielleicht nicht gern hören, aber trotzdem. Es muss einmal gesagt werden. Hör zu, Frank. Wenn ich dich in der letzten Zeit ein paar Mal getroffen habe, dann nur deshalb, weil du mir leid tatst und weil ich mich auch ein wenig geschmeichelt fühlte durch dein Interesse. Nur deshalb. Und ausgerechnet auf mich war Robbie eifersüchtig. Was, du weißt also? Ja. Ich habe von der Szene gehört, die Robbie dir in seinem Büro machte, wegen des anonymen Briefs. Hat Mark Fern dir davon erzählt? Ja. Warum hat er das nur getan? Nun glaubst am Ende auch du, dass wir beide ihn umgebracht haben. Was? Wir beide sollen ihn umgebracht haben? Wie kommst du denn darauf? Nun, er glaubte doch, ich hätte ihn betrogen. Mit dir. Nur deshalb hatte er diesen Wutanfall. Ja, und ein paar Minuten später hat dann sein Herz ausgesetzt. Und nun glaubst du also, dass dieser Wutanfall ihn getötet hat? Das ist doch immerhin denkbar. Oder nicht? Hast du übrigens gewusst, dass er ein paar Sekunden vor seinem Tod noch einen Anruf bekommen hat? Jenny, die Telefonistin, kam gestern, um es mir zu erzählen. Ein Mann sei am anderen Ende der Leitung gewesen, der etwas von Gift gesagt und dann eingehängt habe. Ach, tatsächlich. Und warum ist sie mit dieser Geschichte nicht zur Polizei gegangen? Weil sie ihrer Sache nicht ganz sicher war. Außerdem dachte sie, es sei vielleicht einer von diesen Verrückten gewesen, die manchmal bei einer Zeitung anrufen. Deshalb kam sie zuerst zu mir. Und was hast du ihr geraten? Ich sagte ihr, sie solle sich nur keine Gedanken machen. Denn wer hätte schon ein Interesse daran haben können, Neil umzubringen? Frag Fern. Frag mich. Was willst du damit sagen? Nichts. Gar nichts, natürlich. Und jetzt entschuldige mich, bitte. Aber wo willst du denn hin? Ich gehe nur noch mal schnell auf die Zeitung und gratuliere Mark Fern. Mein Gott, du hast mich richtig erschreckt, alter Junge. Ich dachte, das ganze Haus sei bereits leer. Das ist es auch. Hey, wie feucht deine Stirn ist. Hast du getrunken? Nicht viel. Also auf meiner Feier jedenfalls nicht. Da bist du überhaupt nicht erschienen. Nein. Es ging ziemlich hoch her, alter Junge. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie populär ich hier bin. Alle wollten sie unbedingt auf meine Gesundheit trinken. Selbst Rodman, diese kleine Ratte. Du ziehst also schon ein? Ja, ich misste gerade Robbys Schreibtisch aus, wie du siehst. Du kannst dir die Mühe sparen. Was soll das heißen? Dass ich noch heute zur Polizei gehen werde. Ach, wirklich? Was du nicht sagst. Und was wird dann aus Match? Ich komme gerade von ihr. Sie will nichts mehr von mir wissen. Ach, das tut mir aber leid. Und da du mich um diesen Posten gebracht hast, habe ich nun außer lebenslänglichen Albträumen nichts mehr zu verlieren. Na, dann geh doch, wenn du dich unbedingt lächerlich machen willst. Ist deine Leichenöffnung wirklich so lächerlich? Oh, du bist verrückt, alter Junge. Ich fürchte, du unterschätzt die Gerichtspathologen. Oh nein, das tue ich nicht. Ich kann's ja nicht blöffen, Fern. Vergiss nicht, dass wir dieses Ding zusammengedreht haben. Was heißt ihr Bluff? Robbie ist eines natürlichen Todes gestorben. An einem Herzschlag. Könntest du das beweisen? Ja. Allerdings. Erkennst du das wieder? Das ist doch eine von diesen Flaschen, in denen Robbie seine Tabletten hatte. Nein. Das ist die Flasche mit den BVR-Tabletten. Sieh dir das Schild an. Jeffrey Apotheker. Das ist doch dein Vetter, nicht wahr? Ja. So. Und jetzt sieh doch auch noch nach, wie viele Tabletten noch in der Flasche sind. 25 waren doch ursprünglich drin, nicht wahr? Ja, stimmt. Ja, dann zähl sie doch endlich, da. Acht, zwölf, 16, 25. Versteh das nicht. Nein? Dann will ich dir auf die Sprünge helfen, mein Junge. Ich habe die Tabletten in seinem Schreibtisch ausgewechselt, wie vereinbart. Dann trat plötzlich Madge ins Zimmer. Als ich nachher wieder mit ihr heraufkam, stand die Flasche auf seinem Schreibtisch und der Telefonhörer lag daneben. Mit anderen Worten, er hatte zwar noch die Zeit, die Tabletten aus der Schublade zu holen, aber er hatte nicht mehr die Zeit, sie auch noch zu nehmen, weil er vorher bereits tot zusammenbrach. Großer Gott. Ja, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber als ich dann die Flasche wieder unten in meinem Büro hatte und die Tabletten zählte, wusste ich plötzlich, dass unser Plan schiefgegangen war. Durch einen Glückszufall also, haben heute nicht wir Robbie auf dem Gewissen. Dann hat der Match also doch recht, ja. Ja, Sie und ich, wir beide haben ihn umgebracht. Was soll das heißen? Der Anruf. Welcher Anruf? Den er ein paar Sekunden vor seinem Tod erhielt. Der kam von mir. Ah. Ja, ich rief ihn an, weil ich den Nerven verloren hatte. Ich wusste doch, wann er immer seine Tabletten zu nehmen pflegte und wollte ihn da noch rechtzeitig warnen. Ich sagte ihm am Telefon, die Tabletten seien vergiftet. Bist du dir eigentlich darüber im Klaren, dass du mich auf diese Weise ins Zuchthaus hättest bringen können? Und dich auch wegen versuchten Mordes? Ich sage dir doch, ich verlor die Nerven. Ich hatte die ganze Zeit über die Augen auf der Uhr. Ich hatte schließlich nur noch einen Gedanken im Kopf, dass ich ihn warnen musste. Dann hat also der Schock des Anrufs so kurz nach dem Streit mit seiner Frau zu diesem tödlichen Herzanfall geführt. Was für eine Ironie des Schicksals. Eine weitere Ironie des Schicksals ist sicher auch, dass ich den Posten des Chefredakteurs ausgeschlagen habe, ohne jeden Grund. Wenn sich Sir George gleich richtig entschieden hätte, wäre das alles nie herausgekommen. Und ich hätte dann für den Rest meines Lebens geglaubt, dass ich ein Mörder bin. Na, und wenn schon. Man hat dich doch nicht erwischt, oder? Ich möchte mir die Tabletten noch einmal ansehen. Warum nicht? Nur, mitnehmen darfst du sie nicht, mein Junge. Ich beabsichtige nämlich, sie noch heute Nacht zu vernichten, auf alle Fälle. Ja, was tust du denn da? Was? Mir ist da plötzlich ein Gedanke gekommen. Was zum Teufel? Was ist denn nur in dich gefahren? Fern, du kommst ins Zuchthaus. Hoffentlich lebenslänglich. Ja, ins Zuchthaus. Denn das sind die nitroglycerinhaltigen Tabletten. Ach, Unsinn, die BVR-Tabletten sind das, die ich ihm in den Schreibtisch geschmuggelt hatte. Erinnerst du dich noch, Fern, was du mir gesagt hast, als wir zum ersten Mal von diesen Tabletten sprachen? Der einzige Unterschied zwischen diesen nitroglycerinhaltigen Tabletten und den BVR-Tabletten ist, dass die BVR-Tabletten innen schwarz sind. Das hast du doch damals gesagt, nicht wahr? Ja. Dann sieh dir diese Tabletten doch jetzt einmal etwas genauer an. Allmächtiger Himmel. Ja, diese Tabletten hier sind innen weiß. Schneeweiß. Ja, aber wie ist denn das nur möglich? Wie zum Teufel? Aber ja, jetzt erinnere ich mich. Madge. Wie konnte ich das nur vergessen? Sie trat doch in dieses Büro hier mit einer neuen Pillenflasche. Ja, und sie muss diese Pillenflasche dann auf seinen Schreibtisch gestellt haben. Und ich habe diese Flasche, die auf seinem Schreibtisch stand, später dann in die Tasche gesteckt, in der Meinung... Aber das Schild, das Schild auf der Flasche, Jeffreys. Ja, das beweist nur, dass diese Flasche aus der Apotheke stammt, die mein Vetter außer der Apotheke in Ellingford hier in der Stadt hat. Keine 500 Meter von Robbys Haus entfernt. Das wusste ich nicht. Du hast mir nie was von gesagt. Wo sind denn aber die anderen Tabletten, die ihn hätten umbringen können? Ich habe sie heute Abend gesehen. Bei Madge. Ah ja, natürlich. Nur dort können sie sein. Frank, wir müssen diese Tabletten zurückbekommen, hörst du? Wir müssen sie zurückbekommen. Wir müssen zu ihr gehen. Ich habe dir schon gesagt, wohin ich gehen werde. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Du bist doch nicht wirklich übergeschnappt, Frank, oder? Komm, alter Junge. Ja, ich gebe dir was zu trinken. Komm. Hier, da, trink. Da vergiss nicht, wir beide sind doch im selben Boot. Wenn einer von uns jetzt schlapp macht, da sind wir beide verloren. Das heißt aber, wir kommen beide ins Zuchthaus und zwar für den Rest unseres Lebens. Um Himmels Willen, sei doch vernünftig. Ich bin aber nicht vernünftig. Wenn ich es wäre, dann hätte ich mich nie mit dir eingelassen. Hör zu, Frank. Es soll sich lohnen für dich, wenn du den Mund hältst. Ich zahle dir... Du kannst dir deine Worte sparen. Aber Mensch, begreif doch endlich. Wenn du nur ein Wort sagst, bringst du nicht nur mich, sondern auch dich ins Kittchen. Oh nein. Dann willst du wissen, Mark, was ich der Polizei erzählen werde? Ich werde sagen, dass ich diese Tabletten mir nur deshalb von meinem Vetter besorgte, weil ich Schmerzen in der Brust hatte und weil ich wusste, dass diese Tabletten in solchen Fällen schmerzlindernd wirken. Und dann hätte ich dir von den Tabletten erzählt und du hättest gesagt, damit könnte man einen Mann mit Robbys Leiden leicht um die Ecke bringen. Zunächst hätte ich deinen Worten gar keine Beachtung geschenkt. Sie wären mir jedoch wieder eingefallen, als ich nach meinem Urlaub entdeckte, dass diese Tabletten nicht mehr in meiner Schublade waren. Ich werde alles ableugnen. Ja, dann wird mein Wort gegen das deine stehen. Und vergiss nicht, ich war nicht hier, als Robby starb. Du schon. Frank. Ja? Was verlangst du von mir? Dass ich den Posten aufgebe? Ich tue es, wenn du willst. Hey, wo willst du denn hin? Zur Polizei. Siehst du diesen Revolver hier? Ja. Ist das Robbys Revolver? Ich habe ihn vorhin hier in seinem Schreibtisch gefunden. Er ist nicht geladen. Glaubst du wirklich? Sieh mal. Drei Kugeln sind noch im Magazin. Ich brauche jedoch nur eine davon. Das wird wie Selbstmord aussehen. Und weißt du auch warum? Weil alle glauben, du seist verrückt geworden. Das haben sie auch bei dieser Feier heute Abend wieder gesagt. Frank hat einen ganz merkwürdigen Blick, haben sie gesagt. Er redet mit sich selbst. Er fällt sichtlich zusammen. Es wird sie gar nicht so sehr überraschen, dich morgen früh zusammengebrochen, hier hinter dem Schreibtisch zu finden, der beinahe der deine geworden wäre. Mit einem Revolver dicht neben deiner Hand. Gib sofort den Revolver her. Hol ihn dir doch, alter Junge. Mark! Halt! Keine Bewegung oder ich schieße. Was zum Teufel? Lassen Sie sofort den Revolver fallen. Aber gern, warum nicht? Sind gerade im richtigen Moment gekommen, Inspektor. Ja, offensichtlich. Mrs. Roberton machte sich Sorgen um Sie und kam auf die Wache. Wohin Sie uns jetzt begleiten werden, meine Herren? Gehen Sie nicht ein bisschen zu weit, alter Junge. Ich bin der neue Chefredakteur dieser Zeitung, falls Sie das noch nicht wissen sollten. Doch, das ist mir bekannt. Was Sie jedoch anscheinend noch nicht wissen, ist die Tatsache, dass dieser Mann hier plötzlich den Verstand verloren hat. Er hat mich angebrüllt und die wahnwitzigsten Anschuldigungen gegen mich erhoben. Ich musste ihn in Schach halten. Notwehr, weiter nichts. Na, ganz so einfach ist die Sache wohl nicht, Mr. Farron. Sergeant Thompson und ich haben mindestens 5 Minuten vor dieser Tür draußen gestanden. Das heißt, wir haben mehr als genug von Ihrer Unterhaltung mit angehört. Und nun also vorwärts, meine Herren.